1. ICH wer dich von ganzem Herzen preisen und dir vor den Gotten Loblieder singen. 2. ICH word mir vor deinem heiligen Tempel niederwerfen und deinen Namen preisen, da dein Neid und Treue unübertroffen sind, denn du hast deinen Namen und dein Wort über alles erhoben. 3. Als ICH dich anrief, hast du mich erhört und mein Inneres mit stark erfüllt, wo dich ICH mich gestärkt fühlte. 4. Alkoniger der oder solen dich, Jahwe, preisen, dasie dein Wort vernommen haben. 5. Sie solen von den Wegen Jahweh singen, denn die Herrlichkeit Jahwehs ist über uns groß. 6. Den Jahweh ist erhaben und achtet auf die Demütigen, waren die Hochmütigen schon von weitem erkennt. 7. Selbst wenn ich durch groß Bedrängnis gehen muss, wirst du mein Leben bewahren, du wirst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde ausstrecken, und deine rechte Hand wird mir beistehen. 8. Jahwe word sein work and mir volenden, den dein Neid, Jahwe, wort uig, verlust die work deiner Hand nicht.